funktioniert nicht. Dass du hörst, Happy Hanoi. Ja, Dicker, versteck dich ruhig unter deiner Bettdecke. Wir wissen, dass du da bist. Ich bin da. Happy Hanoi.